Helga Reinke ist mit Karstadt groß geworden, den damals mondänen Kaufhäusern, in denen es fast alles gab. Karstadt war immer so ein Aha-Erlebnis. Essen gehen als Kind, dieses große Haus. Schon ihre Mutter arbeitete bei Karstadt. Sie selbst fing 1983 als Kassiererin in der Elektroabteilung an. Ein paar Jahre später wurde sie zur Betriebsratsvorsitzenden gewählt. Als ich dann die Gelegenheit bekam, bei Karstadt einzusteigen und da eine Arbeit fand, ja, ich habe mich da pudelwohl gefühlt. 18 Jahre hat sie für das Unternehmen gearbeitet. Inzwischen ist sie im Ruhestand. Jeden Monat hat Karstadt für sie ein paar Euro als Betriebsrente zurückgelegt. Sie dachte immer, ihr Geld ist sicher. Dass da Geld einfach genommen wird und dass damit spekuliert wird, da hat ja keiner von uns was gewusst. Das Geld der Karstadt-Rentner soll laut Staatsanwaltschaft unter anderem der Spitzenmanager Ulrich Mix veruntreut haben. Er ist bei der Deutschen Pensions Group als Geschäftsführer für die Verwaltung der Renten zuständig. Die Pensions Group war lange Teil des Karstadt-Quelle-Konzerns. In den Jahren 2009 bis 2011 soll der Manager 150 Millionen Euro schwere Cum-Ex-Deals eingefädelt haben. Dabei werden in kurzer Zeit milliardenschwere Aktienpakete hin und her geschoben. So lange, bis kaum noch nachzuvollziehen ist, wem die Aktien eigentlich gehören. Die Deals haben allein das Ziel, sich vom Staat Steuern erstatten zu lassen, die zuvor nie gezahlt wurden. In den ersten Jahren soll der Manager mit seinen Investments gute Gewinne gemacht und rund 4 Millionen Euro verdeckte Provisionen erhalten haben. 2011 flog das Geschäft auf, 45 Millionen Euro waren futsch. Seitdem haben mehrere Zeugen ausgesagt, die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt gegen den Manager wegen Untreue, Bestechlichkeit, Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Die Ermittler vermuten, dass Mix 2009 richtig groß ins Geschäft einstieg. Also genau in jenem Jahr, in dem der mittlerweile in Arcandor umbenannte Konzern in die Pleite schlitterte. Der Unternehmenssprecher damals: Dieser Insolvenzantrag war erforderlich geworden, nachdem die Anträge der Arcandor AG auf Staatsbürgschaft und Rettungsbeihilfe abgelehnt wurden. Zuvor hatten die Mitarbeiter demonstriert, auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld verzichtet, viel getan, um ihre Jobs doch noch irgendwie zu retten. Helga Reinke ist enttäuscht. Das ist eine große Sauerei. Ich finde das unmöglich, dass in den Häusern gespart worden ist ohne Ende. Und da wird einfach das Geld, das eigentlich Mitarbeitern gehört, genommen und wird in solche Geschäfte investiert, wo man ja eigentlich gar nicht wusste, kriege ich da einen Gewinn raus oder kriege ich keinen. Und diese Firmenrenten waren für manchen Mitarbeiter existenziell. Sie selbst hat sich ihre Betriebsrente 2009 auf einen Schlag auszahlen lassen. 13.000 Euro. Weg sind die Renten der Karstadt-Mitarbeiter nicht. Sie sind über mehrere Wege abgesichert. Heute garantiert der Pensionssicherungsverein die Zahlungen. So konnte der Schaden auf vielen Schultern verteilt werden. Ulrich Mix will sich auf Anfrage nicht zu den Vorwürfen äußern. Er verwaltet bis heute die Betriebsrenten tausender Karstadt-Mitarbeiter und hat für diese Arbeit in den vergangenen Jahren Millionenbeträge erhalten.